Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Am Mikrofon begrüßt Sie Dieter Kassel. Vorhin, da kam der Iran wieder in unseren Nachrichten vor. Das ist seit 2 Wochen eigentlich jeden Tag der Fall und deshalb kriegt man leicht das Gefühl, wir kennen dieses Land, wir wissen, was da los ist. Das stimmt nicht. Das stimmt zum einen nicht, weil Sie wissen, dass im Moment es zum Teil nur sehr unsichere Nachrichtenquellen gibt aus dem Iran. Das stimmt zum anderen aber nicht, weil vorher ja zum Teil doch recht wenig über das berichtet wurde, was sich in diesem Land wirklich tut. Wir wollen da heute Vormittag ein bisschen etwas aufholen, geben Ihnen Gelegenheit aufzuholen, was Ihr Wissen rund um den Iran angeht, indem Sie mit unseren beiden Gästen sprechen. Das ist zum einen für uns im Studio in Mainz heute Vormittag Halim Hosni, ZDF-Korrespondent, eigentlich in der Türkei stationiert, von da aus aber unter anderem auch für den Iran zuständig. Und Shahram Najafi, er ist Politikwissenschaftler und Publizist, kommt aus dem Iran, lebt aber schon seit langem in Deutschland. Und Sie erreichen beide per E-Mail, indem Sie einfach etwas schicken an die Adresse gespräche@dradio.de oder direkt am Telefon, dem Sie uns anrufen unter der 00800 22 54 22 54, wie das auch Hertha Metzel aus Hamburg getan hat. Sie ist die Nächste heute Vormittag. Guten Morgen, Frau Metzel. Ich höre Sie im Hintergrund. Kommen Sie schnell. Jetzt hat sie so lange gewartet. Sie ist in der Küche, macht sich einen Tee. Frau Metzel? Ja, ich bin da. Ich höre Sie. Ich habe das Telefon laut gestellt und überall. Dann kommen Sie jetzt erstmal, zu Atem. Jetzt komme ich erstmal zu Atem, genau. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen und Ruz Becher. Das ist Guten Morgen auf Farsi? Genau, ja. War ein bisschen geraten, habe ich mir gedacht. Ihre Frage bitte. Ja, ich weiß zwar, dass aus der Geschichte, dass leider Frauen sich auch immer wieder zu Agentinnen von Systemen machen, unter denen sie eigentlich am meisten leiden. Und leider, deswegen hat mich auch besonders, aber trotzdem hat mich besonders die Nachricht erschüttert gestern, dass Frauen, ich weiß jetzt nicht, ob es religiöse Frauen waren, wer die waren, gefordert haben, dass Frau Ebadi, die also den Friedensnobelpreis bekommen hat, die Rechtsanwältin, dass die interniert werden müsse, weil sie sich gegen islamische Gesetze gewandt habe. Und da wollte ich fragen, wie Sie das einschätzen, die Haltung der Frauen im Iran, denn das zeigt ja auch, dass da eine Spaltung offensichtlich ist und ob man zum Beispiel sagen kann, dass jetzt also religiöse Frauen automatisch für Ahmadinejad sind oder ob es da auch Unterschiede gibt. Ist das so einfach, Herr Hosni? Die religiösen Frauen sind für Ahmadinejad, die anderen sind für Mousavi? Nein, das ist in der Tat nicht der Fall. Also man kann es nicht so einfach beantworten. Wir sehen, dass auch unter den Religiösen eine Spaltung stattfindet, auch unter den Mullahs, dass es zwei Lager gibt und genauso verhält sich das bei den Frauen. Es wird sicherlich Sprachrohre des Regimes geben unter im weiblichen Teil der Bevölkerung. Aber die große, große Mehrheit der Frauen hat einen anderen Blick, hat andere Vorstellungen von ihrem Leben und dem Leben in der Islamischen Republik Iran. Und diese Vorstellung ist eher in Richtung Öffnung, Liberalisierung, Gleichberechtigung als die Vorstellung des Präsidenten und die des führenden Ayatollahs Ali Khamenei. Welche Rolle, Herr Najafi, spielen denn die Frauen überhaupt im öffentlichen Diskurs? Es ist ja zum Beispiel beim Präsidentschaftskandidaten Mousavi so gewesen, dass seine Frau durchaus eine Rolle gespielt hat, auch schon im Wahlkampf. Ja, sie hat sehr viele Reden gehalten. Entschuldigung. Sie hat viele Reden gehalten, in denen sie für die Rechte der Frauen eingetreten ist. Und man hat deswegen auch vor allem Frauen haben große Hoffnung auf sie gesetzt, dass sie unter einem Präsidenten Mousavi viel Freiheiten für die Frauen mitbringen würde, warum viele Frauen auch Mousavi gewählt haben. Dass man gefordert hat, Shirin Ebadi soll verhaftet werden, sie wäre ganz sicherlich verhaftet worden, ohne dass die Frauen das gestern gefordert hätten, religiöse Frauen, wenn sie im Iran gewesen wäre. Sie ist aber zurzeit nicht im Iran und deswegen ist sie auch noch auf freiem Fuß. Aber alle anderen politischen Aktivisten, Wissenschaftler, Intellektuelle, Schriftsteller, Journalisten, egal, irgendjemand, der in den letzten Jahren irgendwas mit Politik hatte, die wurden alle festgenommen. Alle möglichen Leute, die diese Bewegung hätten auf eine bestimmte Richtung lenken können oder hätten die Leute auf andere Ideen bringen können, wie das weitergehen kann, sind einfach ins Gefängnis gebracht worden und man weiß von vielen gar nicht, wo sie sind. Das heißt, dass da eine massive Verhaftungswelle durchs Land gegangen ist und da wäre Frau Ebadi ganz sicher nicht ausgenommen gewesen, wenn sie im Iran gewesen wäre. Weiß man eigentlich, es gab ja, wo Sie von den Verhaftungswellen gerade auch bei Intellektuellen reden, diese 70 intellektuellen Hochschulprofessoren zum Teil, die verhaftet wurden, nachdem sie bei Mousavi waren und sich mit ihm solidarisiert haben. Weiß man eigentlich, was mit denen passiert? Ich meine, zum Teil kommen sie wieder frei, aber mit denen, die nicht freikommen. 66 von diesen 70 Personen sind wieder freigekommen. Von den anderen vier weiß man nicht, wo sie sind oder warum sie nicht freigekommen sind. Danke Ihnen für einen Anruf, Frau Metzel, und für das lange Warten. Wir haben es ja gehört, Sie war schon in der Küche. 00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer und unter der begrüße ich jetzt in Schwerin Ingo Böhm. Guten Morgen, Herr Böhm. Guten Morgen in die Runde. Ich hätte gerne gewusst, wie das Eigentum verteilt ist im Iran. Ist zum Beispiel Erdölquellen, die Wasserversorgung, Wohneigentum, Grundstoffindustrie und so weiter. Sind das alles Staatskonzerne? Oder wie sieht das aus mit den Eigentumsverhältnissen dort? Finde ich höchst interessant, Herr Horsten, denn da muss man mal feststellen, der Iran ist, was auch gern vergessen wird, an und für sich ein ziemlich reiches Land. In der Tat, und die Erdöleinnahmen haben ja in den vergangenen Jahren richtig gesprudelt. Die Erdölpreise enorm hoch, über 100 Dollar pro Barrel. Da ist sicherlich sehr viel Geld, das ins Land kommt. Es sind die Erdölanlagen größtenteils staatlich und es gibt natürlich einen privaten Sektor, der allerdings noch nicht so richtig ausgebaut ist und es sollen viele staatliche Betriebe nach Wünschen der Reformbewegung jedenfalls privatisiert werden und da findet im Augenblick auch sehr vieles statt. Aber ich denke, dass Herr Najafi da noch einen wesentlich besseren Blick drauf hat und kann mir vorstellen, dass er uns da noch ein paar bessere Einblicke geben kann in die gegenwärtigen Verhältnisse. Herr Najafi, weil das ist ja tatsächlich die Frage, wem gehört was? Da kommen, glaube ich, all die Namen, die wir aus dem politischen Zusammenhang schon kennen, jetzt plötzlich auch noch als Besitzer und Geschäftsleute sofort ins Spiel. Das ist richtig. Es ist vor etwa 20 Jahren, als Hashemi Rafsanjani zu Präsident wurde, nach dem Krieg hat er angefangen, um die leeren Staatskassen zu füllen, die Staatsbetriebe wieder zu privatisieren. Und dieser Privatisierungsprozess wurden 5-Jahrespläne immer wieder aufgelegt. Und er und seine Familie sind natürlich dabei sehr reich geworden, weil die öffentlichen Ausschreibungen immer mit Bestechung oder durch Korruption immer an Personen, die dem jeweiligen Präsidenten nahestehen, immer verteilt werden. Das ist dann unter den nachfolgenden Präsidenten nicht anders gewesen, bis zum Herrn Ahmadinejad. Ich muss dazu noch sagen, dass sehr vieles, was nicht als staatlich gilt, gewissen Stiftungen gehört, also religiösen Stiftungen vor allem, die das Geld verwalten, auch Industrie verwalten, was man nicht als staatlich bezeichnet, sondern das wird unter einer Mischform von privat und staatlich verwaltet. Unter Herr Ahmadinejad wurde diese Privatisierung wieder einigermaßen rückgängig gemacht, mit dem Ziel, eigene Leute, also Leute, die eben Ahmadinejad nahestehen, in Position zu bringen und die Privatwirtschaft wieder zurück zu übernehmen. Die Ölwirtschaft, was 80% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht, ist staatlich, ist zu 100% staatlich geregelt. Und von diesem Geld hat der Präsident massiv in Subventionen für die arme Bevölkerung gesteckt. Warum er auch bei der armen oder ländlichen Bevölkerung sehr beliebt ist. Er hat tatsächlich sehr viel für diese Leute gemacht, sei es von einfachen Geldzuwendungen, die sie in die Antworten, vielleicht haben Sie diesen Film gesehen, die Briefe an den Präsidenten. Er hat eine Institution geschaffen, dass die Menschen ihm ihre Sorgen per Brief zukommen lassen. Und die Rückantworten mit diesen Briefen waren immer, wir können leider nichts für Sie machen, aber hier ist ein persönliches Geschenk vom Präsidenten und da wurden Gelder an die arme Bevölkerung verteilt. Darüber hinaus hat er Darlehen für junge Menschen eingeführt, die ihm das auch sehr verdanken. Er hat ganz viel für arme Leute subventioniert. Zudem noch ist Benzin subventioniert, also Benzin kostet 10 Cent das Liter, wenn man das auf dem freien Markt kauft, um die 40 Cent das Liter, der Liter. Und Strom ist subventioniert, Wasser ist subventioniert, das heißt, es wird dann umverteilt, aber Eigentumsverhältnisse sind klar geregelt, das meiste ist staatlich. Das heißt aber auch, es gibt ein hohes Maß an Korruption. Also ein hohes Maß. Man kann ohne Kontakte über eine gewisse Grenze hinaus eigentlich nicht aufsteigen. Nein, das geht nicht. Also ich kenne Fälle von großen Aufträgen, die vor der Zeit von Herrn Ahmadinejad vergeben worden sind. Dazu zählt zum Beispiel ein Mammutprojekt, was eine Moschee mit Einkaufszentrum und Messegelände und so weiter ist. Mosallah in Teheran, was ein privates Konsortium angefangen hatte zu planen und zu bauen. Und als Herr Ahmadinejad an die Macht gekommen ist, ich kannte jemanden, der persönlich daran beteiligt war und er hat mir sehr lang und breit die Geschichte erzählt, mit welchen Machenschaften sie dieses private Konsortium wieder ausgetrieben haben, es bewirkt haben, dass die Ausschreibung erneut veröffentlicht wird, in dem Sinne, dass klar war, wer sie bekommt. Und zwar Leute, die Präsident Ahmadinejad sehr nahe standen. Und so ist es auf ganz vielen Feldern. Herr Böhm, beantwortet Ihre Frage, nehme ich an. Ja, eigentlich, sie ist beantwortet. Ja, es ist natürlich für mich auch klar, wenn hier immer nach weniger Staat geschrien wird und so weiter, welches Interesse der Westen daran hat, dort einen Fuß hineinzubekommen. Ich danke schön. Sie meinen wegen des Öls. Ich danke Ihnen für den Anruf. Tschüss, Herr Böhm. Wir wollen nochmal Musik hören. Jetzt, das ist in diesem Fall, Herr Najafi, mal das eine Stück der vier von Ihnen, das ein bisschen anders ist, weil es etwas älter ist oder zumindest stammt es ursprünglich aus einem relativ alten Film. Ja. Das ist ein Stück, Sie müssen mir schon wieder helfen. Yare Dabestan Yeman. Musik aus dem Iran, gewünscht von einem unserer beiden Gäste heute Vormittag. Shahram Najafi ist bei mir im Studio, Politikwissenschaftler und Journalist, lebt in Berlin. Im Studio in Mainz sitzt für uns der ZDF-Korrespondent Halim Hosni. Und Sie erreichen beide unter unserer 00800 22 54 22 54, eine Nummer, die auch Dieter Rupp in München gewählt hat. Guten Morgen, Herr Rupp. Ja, guten Morgen an die Runde. Ihre Frage bitte. Ja, meine Frage ist, ob mein Eindruck richtig ist. Die ganze Geschichte fing ja an mit dem Einfluss des Westens immer in die Angelegenheiten Irans. Seit der Teheran-Konferenz 1943, wo Stalin, Churchill und Roosevelt eigentlich die Einflusssphären aufgeteilt hatten unter sich. Dann kam Mossadegh, der sich diesem Einfluss entziehen wollte und die Ölindustrie verstaatlichte. Das wurde nicht zugelassen. Die Leute um ihn in der Regierung wurden markiert, teilweise umgebracht. Dann wurde die Jugend in diesem Wahnsinnskrieg Irak, Iran hineingejagt. Auch und jetzt sind sie in die 80er Jahre gesprungen. Ja. Gut, wollte nur mit, weil sie den Schah komplett weggelassen haben jetzt. Aber ist ja auch in Ordnung. Wir sind jetzt in den 80ern. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Dass der Schah natürlich... Ja, nee, es ist in Ordnung, Herr Rupp. Ich wollte nur mitkommen, damit wir alle mit bei Ihnen sind. Wir sind beim Iran-Irak-Krieg. Ja. Okay, also heute ist das Land, wie ich gehört habe, eines der jüngsten im Mittleren Osten. Und die Jugend hat die Nase voll von dem Staat im Staat zunächst einmal, von der Korruption, von der Umverteilung von unten nach oben. Mhm. Kommt da jetzt noch eine Frage, Herr Rupp? Die Frage ist... ich glaube, dass die Jugend fasziniert ist von der Wahl von Obama. Aha. Wie das gelaufen ist. Und sie gemerkt hat, dass man natürlich mit der größten Demokratie, die es heute gibt, mit dem Internet, die Welt auf den Kopf stellen kann. Und auch dass man überhaupt noch was verändern kann. Herr Najafi, ja. Obama, noch nicht so lange her. Und jetzt haben wir eine Jugend im Iran, die doch, ist ein Eindruck, den man ja haben kann, protestwilliger, aber auch optimistischer, was Veränderung angeht, ist als vielleicht vorher. Gibt es einen Zusammenhang? Zusammenhang mit Obama ist dass die Leute auf jeden Fall, wie schon richtig erwähnt wurde, begeistert gewesen von dieser Mobilisierung, die er geschaffen hat. Wie ich vorhin erwähnt habe, hat man auch Teile seines Wahlkampfes kopiert, indem man diese Change-Kampagne auch im Iran, Mousavi hat das geführt im Iran, und da ist die Hoffnung sehr groß, dass man sowas Ähnliches bewirken kann, so eine Veränderung durch die Gesellschaft herbeiführen kann, wie Obama das in den USA verkörpert. Es ist aber nicht so, dass die Leute jetzt einfach blind nur nach USA schauen und darauf hoffen, dass er was für sie macht, weil er hat sich bislang sehr klug verhalten. Ich glaube, das ist einer der wenigen Politiker, wenn man jetzt betrachtet, wie die europäischen Staaten reagiert haben, sich sehr zurückhaltend betrachtet hat, weil es natürlich klar ist, dass durch diese Geschichte, die eben unser Zuhörer auch erwähnt hat, durch diese lange Vorgeschichte ist es klar, dass wenn die USA Partei ergreifen würde, man natürlich sofort wieder auf Mossadegh Schah, Iran-Irak-Krieg zurückkommen würde, das als Einmischung des Westens bzw. der USA in die Geschichte des Landes bezeichnet würde, und das wäre absolut kontraproduktiv für diese demokratische Bewegung. Aber hat Herr Hosni so etwas wie zum Beispiel die Obama-Rede in Kairo an die muslimische Welt, hat dieses Zugehen Obamas auf eben unter anderem natürlich auch den Iran, eine Bereitschaft zu reden, eine Bereitschaft auch viel mehr Selbstständigkeit zu akzeptieren, hat das seine Wirkung entfaltet, gerade auch auf die Jugend im Land? Also es hat Wirkung sicherlich, aber ich habe auch mit vielen Menschen darüber gesprochen, jungen Menschen, die Skepsis ist immer noch da. Die Überlegung, dass da jetzt ein Präsident ist, der beste Absichten haben mag, fein, aber dieser Präsident agiert ja auch innerhalb eines Rahmens. Und dieser Rahmen, der in den USA ja historisch gesteckt ist, ist ziemlich eng. Und es hat viele nette Worte gegeben, das finden sehr viele Menschen toll, aber es müssen Taten folgen und diese Taten sind bisher noch nicht erfolgt. Insofern, ja, es gibt eine positive Grundstimmung, aber die Skepsis ist immer noch sehr stark, dass das, was jetzt an Potenzial an die Wand gemalt wird, sich nicht im politischen Alltag umsetzen lässt. Herr Rupp aus München, ich danke Ihnen für den Anruf. Wir bleiben so ein bisschen beim Thema Einmischung des Auslandes, indem wir nach Leipzig gehen, jetzt zu Michael Scholz. Guten Morgen, Herr Scholz. Ja, guten Morgen aus Leipzig. Ja, meine Frage ist, also ich war im Iran gerade vor kurzem und bin dort... Was heißt vor kurzem? Wann ungefähr? Ja, also nach den Wahlen jetzt gerade. Ach. Und musste dort mit so Tupolev-Flugzeugen durch die Gegend fliegen, also interne Flüge, und habe mir dann mal so eigentlich überlegt, dass mit diesen Boykottmaßnahmen der USA und der EU ja doch eigentlich auch die Bevölkerung ziemlich getroffen wird, weil die halt keine Ersatzteile für Boeing und so bekommen. Und meine Frage ist, ob die Experten glauben, dass sowas wirklich was bringt. Also wenn man sich mal Kuba anschaut und so, hat es doch eigentlich nie was gebracht zu einem Boykott. Herr Najafi hat schon genickt. Es bringt was, es bringt nichts, es trifft die Bevölkerung. Wie ist das? Es ist bei jedem Boykott diese heikle Frage, wen man damit trifft und was man damit erreicht. Ja, also wie ich bereits jetzt schon erwähnt hatte, die Wirtschaft ist unter der herrschenden Kaste verteilt. Das heißt, der Reichtum ist unter der herrschenden Kaste verteilt und die sind von diesen Sanktionen überhaupt nicht betroffen. Denen juckt es gar nicht. Die setzen alle ihre Programme fort. Die Sanktionen wurden durchgesetzt, um das Atomprogramm aufzuhalten. Und man spart dann an anderen Stellen und steckt noch mehr Geld in das Atomprogramm rein und die Bevölkerung ist dann der Leidtragende in dieser Situation. Also diese Zuckerbrot- und Peitsche-Politik, die der Westen in den letzten 8 Jahren jetzt betreibt, um das Atomprogramm aufzuhalten, hat nicht... zu 100% gewirkt. Aber es hat Ahmadinejad natürlich unter Druck gesetzt, weil, wie man gesehen hat, ist der Wahlkampf auf jeden Fall sehr auf Wirtschaftsfragen konzentriert gewesen. Das heißt, es ist ein zweitschneidiges Schwert. Es trifft die Bevölkerung, es macht die Bevölkerung noch unzufriedener, bringt sie auf die Straßen. aber die werden dann niedergeknüppelt und das gleiche System setzt dich dann weiterhin fort. Dieses zweischneidige Schwert aufzulösen ist schwierig. Natürlich treffen die Sanktionen als erstes die Bevölkerung, weil die Herrschenden das nicht zu spüren bekommen. Die haben ihre Millionen auf den Konten. Herr Hosni, es ist ja jetzt auch in Europa, glaube ich, sogar ein bisschen mehr als in den USA im Zusammenhang mit der hochwahrscheinlichen Wahlfälschung über eine Ausweitung von Boykotts geredet worden. Viele Politiker auch in Europa sagen ja, das wäre eher kontraproduktiv. Haben die recht? Dass die also eine Ausweitung der Boykotts mit dieser Begründung, dass im Moment halt die Zustände im Iran herrschen, wie sie herrschen, wäre kontraproduktiv. Also ich halte es nicht für besonders zielführend. Die Auswirkungen werden sicherlich festzustellen sein, vor allen Dingen in der Bevölkerung und wie das Herr Najafi auch richtigerweise sagte, die Kaste der Reichen wird davon nichts mitbekommen. Das ist, glaube ich, ein Fakt, der bedacht werden muss. Und Boykotte das heißt ja nicht, dass nichts ins Land reinkommt, sondern das, was ins Land reinkommt, wird einfach nur teurer sein. Das ist das Interessante, denn sehr viele Importe werden ja dann nicht direkt, sondern sozusagen über Bande gespielt, über Dubai und andere Länder ins Land rein befördert. Und der Preis steigt, die Waren sind trotzdem vorhanden. Ja, vor allem Dubai ist eine Drehscheibe für Importe ins Land. Die Teile des Machtsystems ist auch an den Importen beteiligt. Das heißt, die verdienen auch dran. Und sie können in Teheran alles kaufen, was sie auch hier in irgendeinem Markt wie am Potsdamer Platz oder irgendwo im Einkaufszentrum. Es gibt riesige Einkaufszentren, wo sie alles kaufen können, was ihr Herz begehrt. Also es gibt nichts, was fehlt. Es wird einfach nur über Ecken ins Land transportiert und kostet etwas mehr. Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch. Wir sind heute Vormittag im Gespräch mit Halim Hosni, der ZDF-Korrespondent, ist vom ZDF-Büro in Istanbul aus auch für den Iran zuständig, war auch bis vor wenigen Tagen dort, will, wenn es denn geht, morgen oder übermorgen wieder hin. Bei mir im Studio hier in Berlin sitzt Shaham Najafi, Politikwissenschaftler, stammt aus dem Iran und lebt seit langem in Deutschland. 00800 2254 ist die Telefonnummer, unter der Sie beide erreichen und unter der ich jetzt in Coesfeld in Nordrhein-Westfalen Mahmoud Rosati begrüße. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich grüße die Runde. Ich habe eine Frage und einen Kommentar zu dem letzten Thema. Mhm. Wenn es erlaubt ist, würde ich das gerne abgeben. Machen Sie. Erstmal meine Frage. Kann sich ein Land wie Iran, ich sag mal, im Hinblick auf die Größe, Macht und Geld und so weiter und so fort, und im Hinblick auf die Verhandlungen, die zurzeit international geführt werden, wegen der Atompolitik, wo der Iran versucht, ein spirituelles und ein nettes Gesicht von sich zu geben und dass eine Atombombe kategorisch abzulehnen, weil es gegen das islamische Gesetz ist. Kann sich so ein Land wie Iran ohne eine internationale Unterstützung oder sagen wir eine Unterstützung von einer Supermacht leisten, so demonstrativ gegen seine eigene Bevölkerung vorzugehen? Und da kann sich natürlich jeder die Frage stellen, wenn ein Land gegen seine eigene Bevölkerung so vorgeht, was würde dann dieses Land gegen seine ideologische Feinde dann anstellen? Meine Frage richtet sich gezielt auf die Rolle der Russen in der iranischen Außenpolitik, in der iranischen Wirtschaft und so weiter und so fort. Die russische Regierung hat ja sofort nach der Wahl Partei gezogen. Mhm. Und sie haben sich ja direkt eingemischt, indem sie gesagt haben, die Wahlen wären legitim, aber der Nejad ist der legitime Präsident. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Iraner ohne ein grünes Licht und ein Signal von außen so massiv gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen wären. Es hat in den vor 20 Jahren hat natürlich auch weitere Unterdrückungen gegeben gegen die Iraner. Aber damals waren halt die Bilder sind ja nicht sofort exportiert worden. Mhm. Aber im Moment wissen sie das und trotzdem gehen sie so massiv gegen die Demonstranten vor. Und der Führer, der Ayatollah, geht auch ganz demonstrativ gegen die Demonstranten so verbal vor. Also ruft dazu auf, ja. Ja, die nehmen sich überhaupt nicht zurück. Also die genieren sich nicht um die Meinung der Außenwelt. Also diese lassen Sie, Herr Rosati, lassen Sie uns doch bei der Herren hier erstmal darüber ein bisschen reden, gut. Und dann können wir ja noch zu dem anderen gerne, Thema, was gerne, Sie machen gerne, wollten. Ja. Herr Najafi, Sie vielleicht zuerst, die Sowjetunion. Mir ging das schon durch den Kopf, als vorhin der Hörer aus Leipzig, der im Iran war, von Turbolevs und anderen Flugzeugmodellen geredet hat, wo ja nur auch klar ist, wo die irgendwann mal herkamen. Welche Rolle spielt denn Russland für den Iran? Eine ganz große Rolle. Also Russland spielt neben China die Hauptrolle, was wirtschaftliche Beziehungen nach außen angeht. Die Russen bauen in Bushehr den Atomkraftwerk, beliefern Iran mit Waffen, Flugzeuge, alles, was sie sonst aus dem Westen nicht mehr erhalten durch die Sanktionen. Wobei man auch dazu aber auch sagen muss, dass der Westen immer noch massiv Geschäfte mit dem Iran betreibt, auch wenn das jetzt nicht so öffentlich wird. Gerade Frankreich, Italien und Deutschland an erster Stelle zu nennen. Und Russland, ich glaube, da haben Sie sicherlich recht, dass Iran sich ohne ein grünes Licht von Russland nicht so weit vorgewagt hätte. Und man hat das auch gesehen, dass, wie Sie das richtig eben erwähnt haben, dass Russland als erstes die Wahlen für legitim erklärt hat. Letztendlich können Sie sich beide auch verstehen, in Russland werden Wahlen genauso abgehalten, wie das jetzt im Iran passiert ist. Putin wurde genauso gewählt und Medvedev wurde von Putin genauso an die Macht gesetzt, ohne dass man jetzt die Wahlen besonders groß hervorheben braucht, auch die russischen Wahlen. Und das ist auf jeden Fall richtig, dass Russland ganz große wirtschaftliche Interessen im Land vertritt und natürlich auch geostrategisch Iran eher in seine Sphäre halten will, als dass die USA jetzt mit Verhandlungen einen Fuß in die Tür bekommen. Nun hat ja Herr Rosati auch schon das Atomprogramm des Iran erwähnt, von dem ja auch Mousavi immer gesagt hat, dass er ist ein bisschen ausgewichen bei einigen Interviews, aber im Prinzip durchaus fortsetzen würde. Durchaus. Aber können die Russen denn Interesse daran haben, dass der Iran eine Atombombe hat? Ich glaube, die Russen halten die Iraner jetzt schon seit 20 Jahren hin mit dem Aufbau. Die verdienen sehr viel Geld durch diesen Aufbau des Atomkraftwerkes. Aber ob sie letztendlich oder beziehungsweise wann sie die Zeit für gekommen sehen, Iran zur Atommacht werden zu lassen, das wird sich in Zukunft zeigen. Ich würde jetzt einschätzen, dass zum heutigen Zeitpunkt wahrscheinlich die Russen noch nicht Iran als zum Atommacht kommen lassen wollen, aber in naher oder ferner Zukunft hätten sie bestimmt nichts dagegen, wenn die Beziehungen sich so fortsetzen, wie es jetzt zurzeit ist. Man hat ja gesehen, während in Teheran die Demonstranten niedergeknüppelt wurden, das Land in Aufruhr war, totaler Ausnahmezustand war, reiste der Präsident nach Russland. Und das ist ein großes Signal auch an den Westen, dass er an den Sitzungen des Shanghai Group teilnimmt, um zu sagen, der Westen ist uns egal. Wir zeigen hier das Machtdemonstration auf eine Sitzung, in dem über den Dollar diskutiert wird. Also das ist, wenn das kein Machtdemonstration und Zeichen an den Westen ist, dann weiß ich auch nicht. Herr Rosny, würde das denn möglicherweise heißen, dass es auch von Moskau, von Russland abhängt, ob das Einwirken des Auslands auch Westeuropas und Nordamerikas auf den Iran irgendeinen Sinn hat oder nicht? Durchaus. Ich meine, Russland spielt eine sehr große, zentrale Rolle, aber nicht nur Russland, sondern auch Asien. Also ich denke, auch was die Frage angeht, internationale Isolierung, da findet sehr viel statt außerhalb der Einflusssphären des Westens und Amerikas, was gegen diese Isolierung sozusagen spricht. Und insofern hat auch die Islamische Republik Iran einen wesentlich größeren Handlungsspielraum, als das gemeinhin von Deutschland oder Amerika aus wahrgenommen wird. Herr Rosati, bevor ich gerne noch wissen möchte, Sie wollten ja noch etwas zu dem anderen Punkt sagen, sind Sie noch da? Ich bin noch da. Darf ich Sie kurz fragen? Ich bin mir nämlich nicht sicher, Sie sind Exil-Iraner? Ich bin Exil-Iraner, lebe seit 25 Jahren in Deutschland. Gut, dann wissen wir jetzt, wer spricht. Und jetzt, Sie wollten noch kommentierend etwas sagen, was wir, glaube ich, Thema Sanktionen oder was meinen Sie? Genau. Gut. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Und zwar, die Russen wären die größten Verlierer, wenn der Iran sich an Westen annähern würde. Und vor allem, die Russen haben natürlich jetzt die Befürchtung, seitdem der Obama an der Macht ist, dass der Iran und USA sich annähern würden. Und die Russen wären die größten Verlierer. Die verlieren einen wichtigen Partner, geopolitisch gesehen und wirtschaftlich. Und die Russen benutzen den Iran als ein Ass bei jeder Verhandlung mit den USA, ob es jetzt um irgendwelche NATO-Beschlüsse ginge oder nicht. Die Iraner sind jetzt ein Spielball zwischen den Supermächten geworden. Das ist jetzt das eine Thema. Zu den Sanktionen wollte ich noch mal eins sagen. Also Sanktionen können schon sinnvoll gestaltet werden. Diese Art von Sanktionen, was weiß ich, Nokia-Handys zu verbieten oder irgendwelche elektronische Geräte, das wird zu nichts führen. Man kann auch, der Iran ist ein riesiges Land, man kann über Irak, Türkei, Afghanistan alles weiter importieren. Man kann denn, wenn man das mit Sanktionen tatsächlich ernst meint, man kann den Iran ja ziemlich ernsthaft treffen, indem man zum Beispiel den Benzinimport in den Iran einstellt. Dafür sorgt, dass der Iran kein Benzin von außen kriegt. Das würde also den Staat ja ziemlich heftig treffen. Aber da unternimmt ja kein Land was Ernsthaftes. Die Republikaner diskutieren darüber und immer wieder, aber das führt in USA meine ich ja, es führt aber zu gar nichts. Aber wenn man das wirklich ernst meint, wenn man tatsächlich damit was erreichen will, dann muss man das auch vielleicht mal ernsthafter angehen. Solche Sanktionen, wie die bis jetzt durchgeführt worden sind, die führen nur dazu, dass der Iran mehr Geld bezahlt, über Zwischenhändler alles letztendlich importiert. Herr Rosati, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Danke vielmals. Und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ihnen auch, danke schön. Tschüss nach Großfeld. 00800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, gespräche@dradio.de unsere E-Mail-Adresse. Es sind noch nicht viele E-Mails gekommen, aber nicht, dass es heißt, wenn es wenige sind, ignoriere ich sie völlig. Wir werden gleich eine beantworten. Vorher zum letzten Mal Musik aus dem Iran und diesmal, Herr Najafi, diesmal kann ich es aussprechen. Es ist hochkompliziert. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Kiosk, im Original heißt es Kiosk. Nochmal Musik aus dem Iran im Deutschland Radiokultur Kiosk war das. Mir hat es bisher am besten gefallen, aber vielleicht habe ich auch den einfachsten Musikgeschmack. Das ist auf jeden Fall, Herr Najafi, Sie haben sich das ja ebenfalls gewünscht. Das ist zeitgenössische Musik. Also das kommt so ungefähr aus den letzten paar Jahren. Oder? Ja, das Kiosk ist eine Band, die im Teheraner Untergrund neben hunderten von Bands, die versuchen, die harten Regelungen des Regimes zu umgehen, indem sie in Kellern zu Hause Musik machen und das dann übers Internet verbreiten. Kiosk war auch einer dieser Underground-Musiker, die sind aber inzwischen aus dem Land und ich glaube zurzeit in den USA oder in London, England? Ich bin mir nicht sicher, aber die sind auf jeden Fall nicht mehr im Iran selbst. Aber das ist auch die merkwürdige Situation. Der staatliche Rundfunk spielt das natürlich nicht. Nein. Der spielt an sich nichts von dem, was wir heute Vormittag gehört haben, aber jeder, der will, hört es trotzdem. Jeder, der will, hört es trotzdem und jeder, der will, der geht aufs Konzert mit großer Angst. Das ist alles, was ich die ganze Zeit erwähne, von der Lippenstiftrevolution bis hin zu alle möglichen Aktionen, die man gegen diese Unterdrückung unternimmt, das ist alles unter zivile Ungehorsam einzustufen. Und natürlich wird das nicht übers staatliche Radio gesendet, was jetzt Kiosk oder viele andere Bands im Iran produzieren, sehr gute Musik produzieren. Das wird alles wie gesagt, durch Underground-Kanälen verbreitet, durchs Internet verbreitet, aber die veranstalten auch Konzerte, die dann in einem Kellergewölbe stattfinden oder irgendwo außerhalb der Stadt veranstalten Konzerte, zu denen dann auch hunderte von Leuten hingehen. 00800 2254 2254 ist unsere Nummer, unter der Sie Shaham Najafi natürlich erreichen, aber auch genauso wie Ihnen noch so gute 10 Minuten lang Halim Hosni, den ZDF-Korrespondenten, der unter anderem für den Irak zuständig ist. Rüdiger Ulrich aus Saarbrücken ist unser nächster Anrufer. Tag, Herr Ulrich. Ja, guten Tag. Ich habe folgende Frage. Ich muss dazu sagen, ich war vor 10 Jahren war ich im Iran gewesen und kenne ein bisschen den Iran. Und jetzt wird bei jedem Bericht wird gesagt, alles auf Teheran projiziert. Ja, und es werden immer nur gebildete Leute gezeigt. Aber die ganze große Masse, wenn man unten in den Süden nach Teheran geht oder außerhalb von Teheran ist, im Land oder in den anderen Städten, sind die Leute nicht so gebildet und nicht so, sag jetzt, westlich beeinflusst. Daher meine Frage, ist es wirklich so, dass alle Leute eine Änderung wollen oder sie sich doch recht gut in diesem System so bequem gemacht haben. Herr Rosny, Sie haben es ja schon erwähnt, Sie sind ja immer wieder gerade in letzter Zeit auch außerhalb Teherans unterwegs gewesen. Ist das dann da wirklich ein ganz anderes Bild als in der Hauptstadt? Also das Bild ist sicherlich ähnlich wie in der Hauptstadt, denn es galt ja jetzt bei der Wahl, Bilanz zu ziehen, 4 Jahre Regierung Ahmadinejad, und das Land hat in den vergangenen 4 Jahren sehr gelitten. Das merken die Menschen im Alltag. Sie merken, dass sie weniger in der Tasche haben. Sie merken die Unterdrückung. Und auch die nicht Hochgebildeten erkennen das. Die Unzufriedenheit ist insofern auch in den Kreisen erkennbar, die jetzt einen Radius haben, der sich nicht so darstellt wie jetzt in der Mittelschicht und in der Oberschicht. Und insofern denke ich, ist durchaus auch die Situation draußen auf dem Land und, wie Sie sagen, Teheran Süden vergleichbar. Hat denn, das ist vielleicht interessant, Herr Ulrich hat ja Herr Najafi gesagt, er war vor 10 Jahren im Iran. Das war natürlich dann einige Jahre vor Amtsantritt von Ahmadinejad. Hat das tatsächlich, das hat Herr Rosny ja nun auch gesagt, was verändert, diese 4 Jahre Ahmadinejad, dass die doch noch, gerade aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung zum Teil, als deutlich schlimmer empfunden wurden als die Zeit unter seinen Vorgängern? Ja, kann man eindeutig mit Ja beantworten. Die Zeit, die letzten 4 Jahre sind eindeutig schwieriger in wirtschaftlichen Belangen, aber auch in freiheitlichen Belangen gewesen als vorher. Die Inflation ist auf einem historischen Niveau von über 25% gestiegen, ebenso die Arbeitslosigkeit, also die schlechtesten Wirtschaftsdaten, die das Land vorzuweisen hatte. Und das alles zu einem Zeitpunkt, wo die Haupteinnahmequelle des Erdöl mit über $100 pro Barrel gehandelt wurde. Um nochmal kurz auf die auf Teheran und die Bevölkerungsschichten zurückzukommen. Also Iran ist ein Land, das zentralistisch geführt wird, in dem alle historischen Begebenheiten zuerst von der Hauptstadt von Teheran ausgegangen sind. Das ist in den letzten Jahren immer so gewesen, mit Ausnahmen, wo in anderen Städten sozusagen alles losgetreten wurde. Aber hauptsächlich schauen alle im Land nach Teheran. Da werden die ersten Funken politischer Veränderungen immer geschlagen. Zum anderen muss man sagen, dass durch die Bevölkerungsexplosion der letzten Jahre, das hat Ayatollah Khomeini Anfang der Revolution sich gewünscht, wir brauchen Soldaten, und dem sind viele gefolgt, und deswegen ist die Bevölkerung auch so jung. Und durch diese Bevölkerungsexplosion sind alle möglichen Dörfer inzwischen an den Städten angebunden. Also in etwa 2/3 der Bevölkerung lebt in Städte. Das heißt, man kann gar nicht von so einer Mehrheit der Landbevölkerung sprechen. Die meisten leben inzwischen schon in Städten. Aber bei der Landbevölkerung, muss man richtigerweise sagen, gibt es sehr, sehr viele Anhänger von Ahmadinejad. Und das zum einen, weil er sich eine Nutznießergemeinde geschaffen hat durch unterschiedlichste Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Verteilung von Pfründen an Menschen, die sozusagen das Fußvolk des Regimes stellen. Die gibt es natürlich, und es sind Millionen von Leuten, die mit dem Regime zufrieden sind und das genauso haben wollen, wie es jetzt ist, weil es verspricht, sie bis zum Lebensende königlich zu ernähren. Herr Ulrich, ich danke auch Ihnen für den Anruf. Jetzt sollten wir aber endlich, bevor die Sendung leider auch schon gleich zu Ende geht, zumindest der Teil zum Iran, auch E-Mails beantworten. Was auch sinnvoll ist, sind wirklich wenige gekommen, aber diese hier von Ulrich Frommherz aus Böbingen, nicht Böblingen, schreibt extra Böbingen im Remstal dazu aus Baden-Württemberg, bringt uns auf einen Mann, über den wir gar nicht gesprochen haben, obwohl er durchaus immer wieder vorgekommen ist in der Berichterstattung über die Wahl und das gefälschte Ergebnis, der Ayatollah Hussein al-Montasseri. Najafi, das ist ein Reform-Ayatollah oder gibt's sowas gar nicht? Er lacht jetzt ein bisschen. Also der Begriff ist wahrscheinlich nicht unbedingt angemessen, aber von der Richtung her? Nein, es ist schwierig. Ja, man kann sagen, dass Ayatollah Montazeri eher den Reformern zuzurechnen wäre, wenn man das so einordnen wollte. Herr Montazeri war zu Lebzeiten Khomeinis sein erster Berater. Die waren sehr eng miteinander, bis er angefangen hat, gewisse Vorgänge in der Islamischen Republik zu kritisieren. Und seitdem ist er unter Hausarrest. Aber das, was er sagt, wird immer mit großer Anteilnahme wahrgenommen, weil er ein Majar Tahrlid ist. Das bedeutet, dass es seine, das, was er sagt, hat Geltung, ist nachahmenswert. Und er stand auch in der religiösen Hierarchie über dem Herrn Khamenei, der dann durch einen, naja, einen kleinen Putsch, kann man schon sagen, an die Macht gebracht worden ist, ohne ein Ayatollah zu sein. Das heißt, das spielte damals eine große Rolle und das spielt auch jetzt noch eine große Rolle, wenn man das ins Spiel bringt, warum Khamenei sich so sehr an Ahmadinejad hält. Er hat in den letzten 20 Jahren im Schatten von Ayatollah, Groß-Ayatollah Khomeini gestanden. Er hatte nicht die religiöse Würde, um an diese Position zu kommen, die er jetzt innehat, und wurde von allen möglichen Leuten belauert, die ihm als Konkurrenten galten. Und er ist jetzt mit Ahmadinejad aus diesem Schatten getreten und hat seine Macht zementiert. Und deswegen wird das, was Montazeri sagt, auch immer wieder von den Reformkräften hochgehalten, weil er tatsächlich ein Kritiker des Systems ist und für mehr Freiheiten stellt und immer wieder anprangert, dass die Legitimation der Gewalt durch die Religion kontraproduktiv für das Regime und für den Islam an sich ist. Die letzte E-Mail, die wir jetzt noch haben, ist auch erst die zweite, aber ist auch schon die letzte, die können wir gut nehmen. Herr Hosni und Herr Najafi, für ein Schlusswort. Es ist eine E-Mail von Caroline Kohler aus Berlin, die interessanterweise mit dem Satz beginnt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig für den Anfang. Das macht nichts mehr, denn wir sind jetzt am Ende der Sendung. Sie fragt nämlich schlicht und ergreifend, wie könnte und würde eine echte Revolution im Iran aussehen. Sie ist, das gibt sie selber zu, ein bisschen beeinflusst durch den Kinofilm Che, den sie gestern gesehen hat. Nun ist der Iran nicht Kuba, aber Herr Hosni, man kann diese E-Mail natürlich nehmen, um mal die Frage zu stellen, was passiert denn jetzt? Was muss denn jetzt passieren, damit es noch irgendein positives Ergebnis geben kann? Oder sind Sie eher der Meinung, die Sache ist eigentlich gelaufen? Die Sache ist nicht gelaufen. Ich glaube, wir stehen jetzt noch am Anfang einer Entwicklung, die noch eine ganze Weile brauchen wird, um zu einem Ergebnis zu kommen, in welcher Art auch immer. Die erste Welle liegt hinter uns. Es wird mehrere Wellen geben. Ich denke nicht, dass es sich dabei um Wochen handeln wird, sondern eher um Monate. Interessant wird sein, nicht was auf der Straße passiert, sondern was die beiden Lager jetzt an Verhandlungsergebnissen dann irgendwann mal zutage fördern. Die Straße wird gebraucht, um Druck auszuüben auf das System. Aber die Entscheidungsträger, die sitzen woanders, und da zähle ich Herrn Rafsanjanian zu den stärksten Kräften. Und die Revolution vor 30 Jahren hat ja auch nicht innerhalb von Wochen stattgefunden, sondern über ein Jahr gedauert. Und am Ende wird nach meinem Dafürhalten aber keine demokratische Republik stehen, sondern eine islamische Republik. Sie wird fortbestehen bleiben, davon bin ich fest überzeugt. Jetzt, Herr Najafi, wir haben noch eine Minute. Die Zukunft des Iran in einer Minute, bitte. Das Schwierigste. Wie eine Revolution aussieht, das kann man nie wissen. Und manche Revolutionen werden im Nachhinein erst als Revolution bezeichnet, wenn ich an den Fall der Berliner Mauer denke. Und das ist genauso im Iran. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich die Islamische Republik entwickelt. Es wird Verhandlungen geben und man wird sich auf einen Kompromiss einigen. Oder es wird mit harter Hand durchgesetzt, wie es jetzt gerade im Moment ausschaut, was ich nicht glaube. Langfristig betrachtet, muss man aber sagen, dass jetzt ein Riss innerhalb des inneren Machtzirkels des Systems entstanden ist. Da haben sich Hardliner und Softliner gebildet. Die Softliner setzen auf das Volk, auf die Straße, mobilisieren die Leute. Das heißt, dass das System an sich in den nächsten Jahren massiv ändern wird und ich hoffe zum Guten in Richtung eines demokratischen Systems. Aber islamisch wird es auf jeden Fall bleiben. Was ja auch kein Widerspruch sein muss. Ich danke Ihnen beiden, Halim Hosni, ZDF-Korrespondent für den Nahen Osten und unter anderem für den Iran. Ein paar Tage in Deutschland. Herr Hosni, ich wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie, so wie Sie das ja auch wollen, morgen oder spätestens übermorgen wieder in den Iran dürfen. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten für uns. Herzlichen Dank. Und Herr Najafi, ich wünsche Ihnen und uns allen, dass das, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben und was Herr Hosni ein bisschen auch angedeutet hat, Wirklichkeit wird. Für den Moment danke ich Ihnen, dass Sie 2 Stunden bei uns waren. Ich danke Ihnen. Es geht weiter natürlich wie immer nach den 11 Uhr Nachrichten hier im Radiofeuilleton. Dann mit der Stunde, in der wir sowohl musikalisch als auch was andere Themen angeht, zurückblicken auf die Kultur in der abgelaufenen Woche. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Aue auf 104,3.